Entschuldigung, wann kommt mir eine S-Bahn an die Konstabler Wache? Um 23. Dankeschön. Bitteschön. Nächste Station, Konstabler Wache. Korrekt, weißt du, ich bin korrekter Mann. Gib ich dir immer korrekt, weißt du, ich bin korrekter Mann.